1. ICH zu einen Engel vom Himmel herabsteigen, der den Schlüssel zum Abgrund und ein Großkett in seiner Hand hielt. 2. Dieser Engel ergriff den Drachen, die Altschlange, der als Teufel und Satan bekannt ist, und fesselt in 4000 Jahre. 3. Warf ihn in den Abgrund, verschloss diesen und versie gelte ihn, damit Satan die Nationen nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vorüber waren, Danach musste für ein Kurs sieht freigelassen werden. 5. ICH Sothron, auf denen sich Personen niederließen, denen die Autorität zum Gericht übertragen wird, dies waren die Seelen der, die Wegen ihres Zeugnisses für Jesus und das Werk Gottes hingerichtet worden waren, so egen, die Weder das Tier noch sein Bild angebetet und des Sensation Weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Sie werden lebendig und herrschten 1000 Jahre lang mit Christus. 5. Die übrigen Toten erwachten erst nach Ablauf der 1000 Jahre wieder zum Leben. Dies wird als die erste Auferstehung bezeichnet. 6. Glückselig und heilig sind diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben, denn der zweite Tod hat kein Markt über sie. Stattdessen werden sie Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre lang mit ihm herrschen. 7. Sobald die 1000 Jahre vorüber sind, wird Satan aus seinem Gefängnis befreit werden. 8. A word hinausgehen, die Nationen und den via Enden der Oder, namlich Gog und Magog, zu verführen und sie zum Krieg zu versammeln, Azal wird so anzahlig sein wie der Sand am Meer. 9. Sie zogen über die ganze Erde und umzingelten das Lager der Heiligen so die geliebt Stadt, doch fuhr kam vom Himmel herab und verzert sie vollständig. 10. Der Teufel, der sie werfet hat, wird in den caus fuhr und schwefel geworfen, wo sich bereits das Tier und der falsche Prophet befanden, dort werden sie tag und nacht in Eluigkeit gequält werden. 11. Danach sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen Erde und Himmel, so dass kein Platz mehr für sie gefunden werden konnte. 12. ICH Sorel Toten, so will die Großen als auch die Kleinen, wo dem Thron stehen. Es werden Butcher Jeffnet, und ein weiteres Butch, das Butch des Lebens, wird ebenfalls Jeffnet. Die Toten werden dann Gemmes ihren Werken gerichtet, wie es in den Butchen verzeichnet war. 13. Das Meer gab sein Toten heraus, und der Tod soe die Unterwelt gaben ebenfalls ihr Toten Pries, Jeder einzeln word dann entsprechen seiner Taten gerichtet. 14. Anschließend werden der Tod und die Unterwelt in den Fuhrsee geworfen. Dieser Fuhrsee stellt den zweiten Tod dar. 15. Wer nicht im Batch des Lebens verzeichnet gefunden word ebenfalls in den Fuhrsee geworfen.